بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين Im Namen Allahs des Allerbarmers Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir haben beim letzten Mal uns unterhalten über die Gebetsbedingungen, die sogenannten Shurut as-Salah, und haben gesagt, dass die Shurut as-Salah sind diejenigen Handlungen bzw. diejenigen Dinge, die zu unterlassen sind vor dem Salah, diejenigen Handlungen, die zu machen sind bzw. zu unterlassen sind vor dem Salah, und die Gelehrten definieren den Shurut als eine Handlung, die, wenn sie nicht erfüllt ist, kann auch die entsprechende Ibadah nicht sahih sein. Und sollte sie erfüllt sein, heißt es noch lange nicht, dass die Ibadah sahih ist. Und wir haben uns letztes Mal über die ersten beiden von den sechs Shart unterhalten. Und wir möchten uns heute bi'idhnillahi ta'ala mit dem dritten Shart widmen. Und da geht es um die Awrah. Die Aura, darunter versteht man in der Regel das, was man nicht sehen darf bei einem anderen Menschen. Sprachlich gesehen bedeutet Aura der Mangel. Und gesetzlich gesehen versteht man darunter, wenn man von der Aura spricht, meint man damit die Geschlechtsteile des Menschen. Egal, ob es um sein Geschlechtsorgan geht oder ob es um sein Gesäß geht. Und religiös gesehen verstehen wir im Zusammenhang mit dem Salah das, was vom Menschen während seines Salah bedeckt sein muss. Und Grundlage dafür, dass wir den Menschen auferlegen, im Namen Allahs sich zu bedecken, ist die Aussage im Koran: Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Was sinngemäß bedeutet: O Kinder Adams, habt eine gepflegte Erscheinung an jeder Gebetsstätte. Und mit jeder Gebetsstätte ist gemeint natürlich das Salah, denn das ist das, was sie dort letztendlich machen. Und die Frage ist nun, nachdem wir erst einmal die Gesetzlichkeit festgestellt haben, dass wir uns zu bedecken haben aus dem Koran al-Karim, können wir auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam einige Überlieferungen darüber finden, und eine entscheidende, die auch in Bezug auf die Frau eine Rolle spielt. Und zwar wurde Salama radiallahu ta'ala anha folgendes gefragt. Sie wurde gefragt, darf eine Frau in einem Hauskleid und mit Kopftuch beten, auch wenn sie keinen Überwurf anhat? Sie sagte ja, wenn dieses Kleid die Oberseite ihrer beiden Füße bedeckt. Aus diesem Hadith, auch wenn es die Aussage, es gibt manche Überlieferungen, dass es eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber richtigerweise ist es eher die Aussage von Salama radiallahu anha, aber das ist ein Argument, denn Salama radiallahu anha ist eine Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Mutter der Gläubigen, und bei solchen Angelegenheiten wird sie mit Sicherheit Bescheid gewusst haben, wie sie sich als Frau im Gebet zu bedecken hat. Denn man bedenkt, dass die Frau neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in ihrem Leben mit Sicherheit oft gebetet hat. Und hätte sie sich nicht ordentlich gekleidet, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie darauf hingewiesen. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sieht keinen Munkar, ohne darauf aufmerksam zu machen oder ihn sogar zu beseitigen, sallallahu alaihi wasallam. Insofern sehen wir hier, dass die Aussagen von den Sahaba radiallahu ta'ala anhum unterschiedlich auch gewichtet werden. Also manche ihrer Aussagen sind eindeutig Aussagen, die auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen sind. Und es gibt Aussagen, die ihre eigene Meinung widerspiegeln. Und es gibt Aussagen, die dazwischen liegen. Das heißt, es könnte sein, dass es eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ursprünglich ist. Es kann aber auch sein, dass es ein Ijtihad dieses jeweiligen Sahabis ist. Aber in diesem Fall ist es wohl deutlich, dass es hier zurückzuführen ist auf den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Insofern haben wir aus dem Koran und auch aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam einen Beweis, dass man sich im Salah zu bedecken hat. Und die Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind sich fast darüber einig, es gibt fast ein Ijma' darüber, dass man seine Aura im Salah bedecken muss. Und das bedeutet, wenn man sie nicht bedeckt, hat man erstens gesündigt und zweitens ist das Salah fasid. Fasid bedeutet, dass das Salah batil ist. Das bedeutet, dass das Salah ungültig ist. Und ungültig bedeutet, dass der Gesetzgeber dich nicht von dieser Pflicht zu beten entlastet hat, sondern er verlangt von dir, dieses Gebet zu wiederholen. Das, womit man seine Aura bedeckt, das heißt seine Scham bedeckt, seine Schamteile bedeckt, wir werden gleich reden, inshallah ta'ala, über den Bereich, den man zu bedecken hat. Aber zunächst einmal von der Chronologie her, bevor ich anfange, mich zu bedecken, muss ich wissen, aus was dieser Stoff oder welche Eigenschaften dieser Stoff zu haben hat. Und natürlich gehört zu den Eigenschaften, dass dieser Stoff undurchsichtig sein muss. Denn wäre er durchsichtig, wäre es gerade so, als hätte man sich nicht gekleidet. Und es geht ja gerade darum, die Aura zu verdecken. Das ist die erste Eigenschaft. Das heißt, denjenigen Teil, den ich zu bedecken habe, muss so bedeckt sein, dass ich nicht sehen kann, was darunter ist. Deswegen, wenn also jemand durchsichtige Kleider trägt, sind diese Kleider keine ausreichende Kleider, um seine Aura zu bedecken. Die nächste Angelegenheit ist, man stelle sich vor, man hat Kleider, die einem die Aura bedecken, aber diese Kleider liegen eng an. Wenn die Kleider weit sind und die Figur nicht nachzeichnen, das heißt, man kann nicht sehen, dass die Kleider so verlaufen wie der Körper, wie das zum Beispiel bei Leggings der Fall ist. Wenn die Kleider also weit sind, dann ist es unter Übereinkunft der Ulama ausreichend. Die Frage ist, natürlich sollten sie nicht bei den Füßen so weit geschnitten sein, dass man die Aura sehen kann, wenn man sich in den Sujud begibt oder ähnliches. Es sei denn, man hat darunter noch etwas anderes an. Deswegen zum Beispiel bei den arabischen weiten Gewändern, die Araber ziehen niemals diese Qamis, manche nennen das einfach Thawb, diese Kleider, niemand zieht diese Kleider an, ohne darunter nochmal andere Kleider zu tragen. Warum? Weil die Aura natürlich dadurch sehr schnell und leicht entblößt wird. Sollte die Kleidung allerdings eng anliegen, so gilt gerade für die Frau, dass sie das unter Übereinkunft der Ulama, rahimahumullah ta'ala, nicht tragen darf. Und das bedeutet, dass wenn sie das macht, dann sündigt sie, wenn sie dadurch ihre Aura bedeckt. Richtigerweise urteilen wir aber nicht, dass das Salah ungültig ist, denn die Aura ist bedeckt, aber nicht auf die ausreichend oder nicht auf die vorgeschriebene Art und Weise. Das ist so viel zum Begriff Aura. Über die Aura, die Frage ist nun, welchen Bereich muss der Mann bzw. die Frau in seinem Salah bedecken? Also wir reden jetzt hier von der Aura innerhalb des Salah. Beim Mann hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam deutlich gesagt, ma bayna surrati war rukbati awra, das heißt, sinngemäß übersetzt, alles, was zwischen Bauchnabel und Knie ist, ist Aura. Alles, was zwischen Bauchnabel und Knie ist, ist Aura. Und die Frage ist nun, wo ist die Grenze? Die Grenze sind gerade der Bauchnabel und die Knie. Und das, es gibt eine Regel, sie lautet, wenn gesprochen wird von einer Grenze, und wir haben hier zwei Grenzen, die erwähnt werden, der Bauchnabel und die Knie, und diese Grenzen nicht von gleicher Art sind wie das, was es eingrenzen soll, nämlich der Bereich dazwischen, dann gelten diese beiden Grenzen nicht als Teil des Beschriebenen, in diesem Fall als Teil der Aura. Und deswegen sind die allermeisten Ulama, rahimahullah ta'ala, der Ansicht, dass der Bauchnabel nicht mehr zur Aura dazugehört, auch wenn man in der Regel seine Aura erst dann bedecken kann, wenn man natürlich etwas mehr als die Aura selbst bedeckt. Man stelle sich vor, du kannst schlecht deine Aura komplett bedecken, wenn du gerade nur die Aura bedeckst. Deswegen muss man in der Regel etwas mehr bedecken, damit man auch sicher ist, dass man seine Aura bedeckt hat. Und das Gleiche gilt auch für die Knie. Die sind richtigerweise auch nicht mehr Teil der Aura im Salah. Deswegen für den Mann gilt, wenn er diesen Bereich bedeckt hat, das heißt zwischen seinem Bauchnabel und zwischen seinen Knien, dann hat er die Mindestvoraussetzung hinsichtlich der Aura erfüllt und sein Salah wird nicht aufgrund Mangels an Aura-Bedeckung ungültig sein. Dass es nicht die vollkommene Art ist, versteht sich von selbst, und deswegen sollte man mindestens, wenn man mehrere Kleider hat, soll man mindestens ein Kleidungsstück verwenden, um seinen Unterkörper zu bedecken, und ein weiteres Kleidungsstück verwenden, um seinen Oberkörper zu bedecken. Und wie Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. Das heißt also, dass wir uns, Zina auf Arabisch ist der Schmuck, deswegen sollen wir uns gut kleiden, wenn wir in die Moschee gehen. All dies als Verherrlichung der Sha'air, als Verherrlichung in diesem Fall des Salas und der Moschee Allahs subhanahu wa ta'ala. So viel zum Mann. Was die Frau angeht, so sind die meisten Ulama rahimahullah ta'ala der Ansicht, dass sie alles von sich zu bedecken hat, bis auf das Gesicht und die beiden Hände. Alles bis auf das Gesicht und die beiden Hände. Und der Grund dafür ist, dass Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, لا يقبر الله الصلاة حائض إلا بخمار. Das heißt, sinngemäß übersetzt, Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Prophet gesagt hat, Allah nimmt das Gebet einer Frau, die bereits ihre Periode bekommt, nicht ohne ein Kopftuch an. Allah nimmt das Gebet einer Frau, die bereits ihre Periode bekommt, nicht ohne ein Kopftuch an. Khimar ist Kopftuch auf Arabisch. Und das heißt natürlich nicht, dass das Kopftuch ausreicht, sondern gemeint ist, dass eine Frau, wenn sie ihren ganzen Körper bedeckt, aber ihre Haare nicht mit bedeckt, dann ist ihr Salah ungültig. Allah nimmt es nicht an. Und hiermit ist natürlich keine Frau gemeint, die jetzt im Moment gerade ihre Periode hat, sondern gemeint ist eine erwachsene Frau. Hinsichtlich des Gesichtes der Frau gibt es ein Ijma'. Da gibt es eine Übereinkunft der Ulama, dass sie innerhalb des Salas ihr Gesicht nicht bedecken muss. Und was macht sie dann in Anwesenheit von fremden Männern? Die Antwort lautet, Allah subhanahu wa ta'ala hat von ihr nicht mehr verlangt, als ihr Gesicht und ihre Hände zu bedecken. Deswegen, wenn sie dann gesehen wird von einem Mann, dann lastet die Sünde auf dem Mann. Dann lastet die Sünde auf dem Mann. Und wenn sie sich bedeckt, ist besser für sie im Salah, aber wir können ihr nicht etwas auferlegen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihr nicht auferlegt hat im Salah. Und was die Hände angeht, so begründen die meisten Ulama ist unter anderem damit, dass sie auch außerhalb des Salah ihre Hände nicht bedecken muss. Und dann sagen sie, innerhalb des Gebetes erst recht. Und außerdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass man sich auf 7 Körperteile niederzuwerfen hat, unter anderem die Hände. Nun wissen wir, welchen Bereich man zu bedecken hat. Natürlich in Bezug auf die Frau haben wir schon den Hadith vorhin gehört von Salama radiallahu ta'ala anha, wo sie gefragt worden ist, reicht es aus? Und dann sagt er, wenn sie, wie heißt es, in einem Kleidungsstück, in einem Dir'a. Ein Dir'a ist ein Kleidungsstück, das ihr Körper bedeckt, von Hals bis zu den Füßen. Und sie wurde gefragt, reicht das aus? Das mit einem Kopftuch, sagte sie ja, sofern dieses Kleid so lang ist, dass es auch die Oberseite der Füße mit bedeckt. Deswegen weist dieser Hadith darauf hin, dass der gesamte Körper bedeckt wird, außer das Gesicht. Denn der Khimar ist eine Kopfbedeckung und von den Händen ist da nicht die Rede. Deswegen reicht es aus und Allah weiß subhanahu wa ta'ala am besten Bescheid. Was macht man allerdings, wenn die Aura sichtbar wird? Hier müssen wir eine Fallunterscheidung machen. Wenn die Aura während des Salah sichtbar wird und sie ist deswegen sichtbar geworden, weil man sie absichtlich aufgedeckt hat, dann ist das Salah gemäß Ijma' der Ulama ungültig. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat von dir verlangt, die Aura zu bedecken. Du hast sie aufgedeckt, insofern hast du eine Gebetsbedingung, ein Schart des Salah verletzt, was zur Ungültigkeit des Gebetes führt. Ein anderer Fall wäre, wenn die Aura aufgrund einer Notwendigkeit aufgedeckt wird oder weil dringender Bedarf dafür besteht. In diesen Fällen wäre das Salah trotzdem gültig. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn eine Person nicht genug Kleidung hat, um seine Aura zu bedecken. Was auch während dem Salah passieren kann, ist, dass die Aura unabsichtlich aufgedeckt wird. Das der erste Fall war, wenn es absichtlich war, haben wir unterschieden zwischen dem Fall der Notwendigkeit und dem Fall der Nichtnotwendigkeit. Und der zweite Fall ist, wenn sie unabsichtlich aufgedeckt wird. Wenn sie unabsichtlich nicht bedeckt ist, damit meinen wir den Fall, dass jemand sein Salah korrekt begonnen hat. Das heißt, jemand hat sein Salah mit bedeckter Aura begonnen und dann während des Salah ist sie aufgedeckt worden, durch Wind zum Beispiel oder weil sie hängen geblieben ist irgendwo oder wie auch immer, verrutscht ist die Kleidung. Das ist ein Fall. Ein zweiter Fall ist, wenn die Aura von vornherein nicht richtig bedeckt war aus Versehen. Wenn die Aura von vornherein nicht bedeckt war aus Versehen, wie zum Beispiel jemand, der zum Beispiel kein Hemd angezogen hat und einfach nur mit einer Hose gebetet hat, wobei man den Bereich unterhalb seines Bauchnabels auch sehen konnte, oder jemand trägt ein Hemd oder ein T-Shirt, das zu kurz ist und deswegen ist ein Teil seines Rückens sichtbar, während er stand und er sagt Allahu Akbar und betet, auch wenn es aus Versehen war, dann ergibt sich aus den Regeln, die wir gelernt haben, dass sein Salah fasid ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat von ihm verlangt, die Aura zu bedecken, hat er nicht gemacht. Ist genauso wie jemand vergessen hat, Wudu zu nehmen, muss er auch sein Salah, erneut verrichten, denn er hat es gar nicht gesetzlich gesehen verrichtet. Das heißt, er muss einfach nochmal beten. Der zweite Fall ist, wenn er richtig angefangen hat. Er hat richtig angefangen zu beten, aber während des Salah ist seine Aura aufgedeckt. Zum Beispiel durch einen Windstoß. In diesem Fall sagen wir, dass der Gesetzgeber von ihm verlangt, seine Aura zu bedecken. Das heißt, in dem Moment, wo sie aufgedeckt worden ist, richtet sich an ihn die Texte des Gesetzgebers, dass er seine Aura zu bedecken hat. Und grundsätzlich gilt, dass er einer Aufforderung sofort nachkommen muss. Deswegen, wenn er in einem zeitlich angemessenen Rahmen sofort diesem Aufruf nachkommt, sagen wir, bleibt sein Gebet gültig. Wenn er allerdings wüsste, dass seine Aura aufgedeckt ist und er sagt, er ist zum Beispiel im Ruku' und er sagt, okay, inshallah, wenn ich, nachdem ich Sami Allahu wa Muhammad gesagt habe, mich aufgestellt habe, dann bedecke ich meine Aura wieder, dann sagen wir, sein Gebet ist ungültig geworden. Weil er muss dann sofort, sobald er es gemerkt hat, muss er seine Aura bedecken. Was auch in diesem Zusammenhang fällt, ist, dass die Kleidung nicht nur die Aura bedecken muss, sondern dass die Kleidung auch nicht Najis bzw. Mutanajis sein darf. Najis bedeutet, dass sie an sich unrein ist, gesetzlich gesehen unrein ist. Und Mutanajis bedeutet, dass sie gesetzlich gesehen verunreinigt worden ist. Erste Beispiel, also für eine Kleidung, die an sich unrein ist, wäre zum Beispiel, wenn er Kleidung trägt, die aus einem Stoff hergestellt ist, der Najis ist an sich. Meinetwegen nach manchen Ulama das Leder von einem Tiger. Der zweite Fall wäre, wenn der Stoff an sich tahir ist, aber er ist verunreinigt worden, wie zum Beispiel durch Urin. In beiden Fällen ist das Gebet natürlich nicht gültig, wenn er einfach so angefangen hat zu beten. Denn der Gesetzgeber hat von ihm verlangt, reine Kleidung zu tragen. Aber warum wird das an dieser Stelle überhaupt erwähnt? Denn wir haben ja gesprochen, wir haben ja bereits über die Reinheit gesprochen und dass man sich reinigen muss im Kitab At-Tahara, Kapitel über die Reinigung. Der Grund ist, weil wir hier in diesem Fall einen Konflikt haben. Und wir möchten auf folgende Thematik hinaus. Wir reden gerade über die Gebetsbedingungen. Und zu den Gebetsbedingungen gehört, wie wir gerade gelernt haben, dass man seine Aura bedecken muss. Jetzt stelle man sich vor, man hat keine Kleider, sich zu bedecken, außer Najis-Kleidung. Da haben wir hier in diesem Fall zwei Bedingungen, die sich gegenseitig ausschließen. Der erste Schart ist, die Aura zu bedecken. Und der zweite Schart ist, dass man reine Kleidung tragen muss, tahir Kleidung tragen muss. Und deswegen stellt sich die Frage, soll diese Person deswegen sich entscheiden dafür, dass er betet, selbst wenn er Najis Kleidung trägt, dann hat er einen Konflikt, weil er keine tahir Kleidung getragen hat. Oder soll er die Kleidung ablegen und nackt beten und seine Aura nicht bedecken, dann hat er ebenfalls ein Problem, denn er hat seine Aura nicht bedeckt. Und er kommt nicht aus diesem Konflikt raus. Er muss eines dieser beiden Versionen wählen. Und in diesem Fall nutzt es uns, Alhamdulillah, eine Regel anzuwenden, die folgendermaßen lautet, und zwar, wenn wir zwei Pflichten nachkommen müssen und die eine Pflicht hängt zusammen mit dem Recht des Schöpfers und die andere Pflicht hängt zusammen mit dem Recht des Menschen, dann geht das Recht des Menschen vor dem Recht des Schöpfers. Nochmal, wenn zwei Rechte sich gegenseitig ausschließen, zieht man das Recht des Menschen vor das Recht Allahs subhanahu wa ta'ala. Und der Grund dafür ist nicht, weil das Recht des Menschen über dem Recht Allahs steht, subhanahu wa ta'ala. Das ist damit nicht gemeint, denn wenn wir reden vom Recht des Menschen, dann wer ist derjenige, der ihm dieses Recht gegeben hat? Allah azza wa jalla. Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala wenn er dir das Recht gegeben hat, etwas zu tun, dann ist in Wirklichkeit, wenn man das genau betrachtet, befinden sich hier auf der einen Seite zwei Rechte. Und zwar einmal das Recht Allahs und das Recht des Menschen. Und auf der anderen Seite, in Anführungsstrichen, nur das Recht Allahs. Und zwei Rechte überwiegen das eine einzige Recht. Und deswegen ergibt sich aus dieser Regel, dass man in diesem Fall seine Aura bedeckt. Und selbst wenn sie najis wäre, hat Vorrang gegenüber, dass man seine Aura nicht bedeckt. Und was ist hier mit dem Recht des Menschen gemeint? Mit dem Recht des Menschen ist es hier gemeint, dass der Mensch ein Anrecht darauf hat, seine Scham zu bedecken. Denn wenn er sie nicht bedeckt, dann fühlt er sich unwohl und er möchte nicht von anderen fremden Menschen gesehen werden. Und das ist das Recht, das in diesem Fall überwiegt aus Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er braucht dann auch das Gebet richtigerweise später nicht noch einmal wiederholen. Und diese Regeln helfen uns, wie wir gerade eben gesehen haben, bei solchen Konflikten. Denn die Scharia an sich hat keine Konflikte, aber dieser Konflikt entsteht bei unserer Argumentation. Und wie wir sehen, wenn man alles an die richtige Stelle setzt, wenn man jedem Argument das richtige Gewicht beimisst, dann kommt man inshallah ta'ala am Ende zu einer deutlichen und eindeutigen Aussage. Als nächstes, nachdem wir nun erfahren haben, über dass man die Aura zu bedecken hat, und nachdem wir auch erfahren haben, dass es bestimmte Kleidungen gibt, die man nicht tragen darf, und zwar die, die unreinen Kleidungen, stellt sich die Frage hinsichtlich der Kleidungen, welche Makruh-Handlungen gibt es diesbezüglich? Makruh-Handlungen sind diejenigen Handlungen, die zu unterlassen besser sind. Denn man wird dafür belohnt, wenn man sie unterlässt, aber zur Rechenschaft gezogen, wenn man sie begeht. Und dazu, und die Frage natürlich, warum wird das jetzt erwähnt, bevor wir überhaupt über das Gebet an sich sprechen? Also wieso reden wir über die Makruh-Handlungen, noch bevor wir über die Rukun, Wajib und Sunnah-Handlungen gesprochen haben? Die Antwort lautet, weil bevor ich mit dem Salah anfange, soll ich wissen, was ich im Salah zu unterlassen habe. Und manche Ulama erwähnen erst einmal das komplette Gebet und hinterher sagen sie dir, was du nicht während dem Salah machen sollst. Und beide Versionen sind absolut in Ordnung und akzeptabel. Soll nur darauf hingewiesen werden, dass die Ulama, rahimahumullah ta'ala, sich dabei etwas gedacht haben, wenn sie eine bestimmte Reihenfolge im Salah, im Kitab al-Salah oder auch in anderen Kapiteln erwähnen. طيب. Es gibt verschiedene Makruh-Handlungen, die wir jetzt nicht alle aufzählen wollen und können, aber möchten ein paar davon erwähnen. Dazu gehört es, dass es sich, wie wir gesagt haben, ziemt, vor Allah Azza wa Jalla im Gebet hinzustellen und sich ordentlich zu kleiden. Und wenn man sich ordentlich kleidet, dann würde es dem ordentlichen Kleid widersprechen, wenn man vor Allah subhanahu wa ta'ala steht mit hochgekrempelten Ärmeln oder Hosen. Denn keiner würde so vor einer angesehenen Person stehen wollen. Und was als angemessen gilt und was als Schmuck gilt und was als gut aussehen gilt, kann sich unterscheiden von Gesellschaft zu Gesellschaft. Aber in der Regel, wenn ein Kleidungsstück so geschnitten ist, dass es beim Handgelenk endet oder enden soll und man krempelt es nach oben wie ein Arbeiter, der sich seine Kleider nicht schmutzig machen möchte, dann ist das mit Sicherheit nicht angemessen, sich vor Allah subhanahu wa ta'ala so aufzustellen. Eine weitere Makruh-Handlung ist es, dass man, während man im Salah ist, sich von seinem Gebet, dass man sein Gesicht abwendet von der Qibla, das heißt von der Gebetsrichtung. Das heißt, normalerweise stellt man sich hin, gerade außen Richtung Qibla, aber manche Leute lassen sich im Salah oder auch im Unterrichten abwenden durch irgendwelche Ereignisse. Und deswegen sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, sagte, ich habe den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam darüber gefragt, dass man sein Gesicht im Gebet abwendet. Das heißt, jemand im Salah guckt nach links, guckt nach rechts. So. Er sagte, hierdurch unterschlägt der Satan einen Teil des Gebetes des Dieners. Und das bedeutet, dass sich die Belohnung des Betenden dadurch verringert. Ebenso sagte Abu Dharr radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah azza wa jall wendet sich seinem Diener in seinem Gebet so lange zu, wie er sich nicht abwendet. Wenn er sich abwendet, wendet er sich ihm auch ab. Das ist grundsätzlich der Fall. Sollte es allerdings einen triftigen Grund geben, sollte es einen Grund geben, warum man nach links oder nach rechts schaut, einen triftigen Grund, das heißt einen guten Grund geben, dann darf man es, dann ist Mubah. Entsprechend der Situation, wie zum Beispiel eine Person, die betet und neben sich eine Schlange sieht und Angst hat, dass diese Schlange ihm näher kommt, will aber sein Gebet nicht unterbrechen deswegen, weil es könnte ja auch sein, dass die Schlange einfach wieder weggeht oder ein Skorpion oder was auch immer. Denn in diesem Fall hat er einen guten Grund, warum er seinen Kopf dreht oder noch besser, wenn er nur mit den Augen hinschaut, ohne seinen Kopf zu drehen. All dies, liebe Geschwister, zur Verherrlichung dieses Salah, das deswegen Salah heißt, weil es eine Sila ist zwischen dir und Allah Azza wa Jal. Eine Sila ist eine Verbindung. Solange du betest, hast du einen, in Anführungsstrichen, im übertragenen Sinne, eine Verbindung zu Allah Azza wa Jal. Und jemand, der nicht betet, hat keine Verbindung zu seinem Herrn subhanahu wa ta'ala. Der Beweis dafür ist unter anderem in der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn als einmal der Abu Bakr radiallahu anhu vorbetete und der Prophet sallallahu alaihi wasallam später zum Gebet hinzustoß, hat er, nachdem die Leute ihn stark darauf aufmerksam gemacht haben, weil Abu Bakr radiallahu anhu pflegte sich nicht abzuwenden, erst nachdem die Leute lautstark den Tasbih gemacht haben, hat er sich umgedreht, also mit dem Kopf gedreht und gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam da war. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat ihm nicht gesagt, warum hast du das gemacht, das darfst du nicht tun. Das weist auf die Sunnah Taqririya hin. Sunnah Taqririya ist diejenige Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bei der er seine Zustimmung gibt. Das heißt, er sagt nicht zu einer Sache, dass es nicht in Ordnung ist, und wir entnehmen daraus, dass es nicht verboten ist. Und Allah weiß am besten Bescheid. Sich im Gebet abzuwenden, können wir in drei Stufen unterteilen. Die erste Stufe ist, man bewegt nur seine Augen, indem man nach links oder nach rechts schaut und guckt, was jemand anderes macht, während man gerade im Salah ist. Der zweite Fall ist, man dreht seinen Kopf und schaut während dem Salah. Da unterscheiden wir. Wir sagen, wenn jemand seinen Kopf im Salah dreht und er macht das so auffällig oder so viel, dass ein Betrachter ihn nicht mehr als Betenden bezeichnen würde, dann entsprechend dem Grundsatz, den wir gelernt haben, urteilen wir, dass sein Salah fasid ist. Der dritte Fall ist, dass er sich mit seinem Körper von der Qibla abwendet. Gemeint ist natürlich, dass er nicht gerade auf der Reise auf seinem Gefährt ist, sondern er betet auf dem Boden Richtung Qibla und wendet sich mit seinem Körper so weit ab, dass er von der Qibla abgekommen ist. In diesem Fall ist sein Salah auch ungültig geworden. Es sei denn, wie gesagt, es geschieht gezwungenermaßen. Aber in der Regel, wenn er sich abwendet, ist sein Gebet. Und deswegen muss man aufpassen, wenn man beim Salah sitzt, und Assalamu alaikum wa rahmatullah sagt, dann ist überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf gedreht hat. Also wenn ich im Salah bin, dann drehe ich meinen Kopf und sage ich Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und ich darf nicht so sagen Assalamu alaikum wa rahmatullah, weil wenn ich mich so abwende, laufe ich Gefahr hinaus, dass ich mich von der Qibla abwende und mein Gebet nach der Mehrheit der Ulama ungültig mache. Eine weitere Makruh-Handlung während dem Salah ist es, in Richtung Himmel zu schauen. Das machen manche Leute, wenn sie Sami'allahu liman hamide gesagt haben, und dann manche Leute komischerweise gucken dann in Richtung Himmel, wenn sie Rabbana lakal hamd sagen, oder sie drehen ihre Hände so, als würden sie Dua machen, Rabbana wa lakal hamd. Das ist falsch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bei allen vier Stellen im Salah, wo man die Hände hebt, sie mit, entweder mit der Hand in Fläche in Richtung Qibla oder mit der Hand in Fläche in Richtung der Ohren gehoben, aber nicht so wie man Dua macht, weil Rabbana wa lakal hamd ist kein Dua im eigentlichen Sinne. Rabbana wa lakal hamd heißt, O Herr, dein ist das Lob. Das heißt, es ist eine Form von Lobpreisung. Und Uthman sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betrat die Moschee und sah Leute ihre Hände im Gebet gen Himmel strecken. Dann sagte er, entweder sie hören auf, in Richtung Himmel zu schauen, also offensichtlich haben sie so gemacht. Dann sagte er, entweder sie hören auf, in Richtung Himmel zu schauen, oder ihr Augenlicht wird nicht zu ihnen zurückkehren. Und einer Überlieferung heißt es, entweder sie hören auf, in Richtung Himmel im Salat zu schauen, oder ihr Augenlicht wird nicht zu ihnen zurückkehren, eine Balance davor, bewahren. Und natürlich spielt es hier keine Rolle, ob man sich jetzt innerhalb eines Gebäudes befindet oder nicht. Es könnte jemand kommen und sagen, ich halte mich an die Belieferung, wie sie steht. Und wenn ich im Haus bin, dann mache ich das. Aber das ist nicht damit gemeint, offensichtlich. Denn im Salah, man schaut richtigerweise auf den Boden, da wo man sich also niederwerft. Eine weitere Makruh-Handlung, liebe Geschwister, ist es im Sujud, seine Hand, seinen Unterarm auf den Boden abzulegen. Also bei der Niederwerfung seinen Unterarm auf den Boden abzulegen. Und richtigerweise hebt man seinen Unterarm, und es berühren sieben Stellen den Körper, den Boden. Einmal das Gesicht mit der Nase, also Stirn und Nase, dann die beiden Hände und eben nicht der Unterarm. Und dann die beiden Knie und die beiden Füße. Das sind die Dinge, die den Boden berühren. Eine weitere Makruh-Handlung im Salah ist allgemein, dass man unnötige Bewegungen macht während dem Salah. Unnötige Bewegungen macht. Das heißt Bewegungen, die nicht Teil des Salah sind. Wie zum Beispiel eine Person, die ihre Kleidung zurechtrückt. Obwohl sie es gibt nichts Besonderes. Es gibt manche Leute, hier geht es nicht darum, dass jemand seine Aura entblößt und bedeckt sie. Das wäre eine nötige, notwendige Bewegung. Es geht hier um nicht notwendige Bewegung, wie jemand, der zum Beispiel mit seinen Kleidern spielt während dem Salah, oder eine Person, die ihre Frisur zurecht macht, während sie im Salah steht, und so weiter und so fort. Das alles ziemt sich nicht. Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Salah sich konzentriert, und all diese Sachen widersprechen der Konzentration. Abdullah ibn Mas'ud sagte, radiallahu anhu, wir pflegten den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu begrüßen, während er im Salah war. Wir pflegten den Propheten zu begrüßen, während er im Salah war. Assalamu alaikum Rasulullah. Und er erwiderte den Gruß. Als wir vom Negus zurückkamen, begrüßten wir ihn und er erwiderte den Gruß nicht. Und sagte hinterher, inna fis salati la shughla. Im Gebet muss man sich konzentrieren. Und deswegen weist diese Überlieferung darauf hin, dass der Prophet das am Anfang gemacht hat und später nicht mehr gemacht hat, alayhi salatu wassalam. Also wir haben Assalamu alaikum gesagt und hat im Salah wa alaikum assalam wa rahmatullah erwidert. Und manche Ulama sind sogar der Ansicht, dass man gar nicht erwidert. Also weder mit dem Handzeichen noch mit dem Gruß erwidert. Und diese Bewegungen, wir haben gesagt, unnötige Bewegungen, auch wenn, auch hierfür gilt, wenn diese unnötigen Bewegungen so viel geworden sind, dass sie, dass ein Betrachter sagen würde, der betet gar nicht, dann würden wir auch urteilen, dass sein Salah ungültig geworden ist. Allah weiß am besten Bescheid. Eine weitere Makruh-Handlung ist, dass man betet, während man sich nicht darauf richtig konzentrieren kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man betet, während man sein großes oder kleines Geschäft verrichten will oder ein das Bedürfnis hat, es zu verrichten. Er sagte, Aisha radiallahu anha sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, es wird nicht gebetet, wenn das Essen zubereitet ist und auch nicht, wenn man sein kleines oder großes Geschäft verrichten muss. Und das weist darauf hin, allgemein entnehmen wir daraus, dass wenn man mit seinem Herzen verbunden ist mit einer Sache, die man, nach der man Bedarf hat, dann soll man erstmal seinen Bedarf stillen und danach sich dem Gebet widmen, sofern natürlich noch genug Zeit ist. Und deswegen ist auch überliefert über Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, dass er sein Abendbrot zu sich genommen hat und während er sein Abendbrot zu sich genommen hat, hat das Isha-Gebet oder Maghrib-Gebet begonnen und hat erst einmal seine Mahlzeit zu sich genommen und danach hat er sich dem Gebet angeschlossen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und deswegen, das hier gilt, es gilt was auch in diesem Bezug gilt, auch andere Situationen können sich auf können wir von diesem Hadith ableiten. Und es geht nicht nur um das Essen oder anderes, sondern wenn dein Herz verbunden ist mit einer Sache, die du dringend benötigst, dann mach erstmal diese Sache und danach schließt du dich dem Salah an. Richtigerweise ist das Salah allerdings gültig, auch wenn man beten würde. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal in der Moschee war, als ein Mann, ein Beduine mit ihm betete und nachdem das Salah fertig war, ist der Beduine in der Moschee in eine Ecke gegangen, hat dort sein Geschäft verrichtet, das bekannte Ereignis, und es weist darauf hin, dass er zuvor noch in der Gemeinschaft gebetet hatte, obwohl er obwohl das Bedürfnis hatte, sein Geschäft zu verrichten. Und deswegen weist darauf hin, dass das Salah gemäß der Mehrheit der Ulama, wie sie gesagt haben, auch sahih ist. Und er hatte auch alle Gebetsbedingungen erfüllt. Das Einzige, was er nicht erfüllt hat, ist die Vollkommenheit in seinem Khushu'. Und der Khushu' ist keine Gültigkeit für das Salah. Ebenso gilt als Makruh-Handlung, dass man Geräusche von sich gibt. Mit Geräuschen gemeint, dass man Töne von sich gibt, die keine sprachliche Bedeutung haben. Die keine sprachliche Bedeutung haben. Sie können schon eine Bedeutung haben, aber sie darf keine Worte beinhalten. Wie zum Beispiel eine Person, die räuspert oder die aufstöhnt oder ächzt oder sowas ähnliches. Diese Geräusche oder uff sagt, ja, diese Geräusche, solange sie keine Worte bilden, führen gemäß der Mehrheit der Ulama nicht zur Ungültigkeit des Salah, sind aber makruh. Und manche Ulama sagen, und warum? Weil es eben eine Grauzone ist. Warum? Weil es eine Grauzone ist. Aber wir bleiben bei dem, was grundsätzlich der Fall ist, bis wir einen klaren Beweis haben. Genau das Gleiche gilt auch für das Gähnen. Auch das Gähnen ist eine Sache, die ist makruh im Salah. Und mit dem Gähnen ist hier gemeint, dass jemand Geräusche von sich gibt oder dieses hässliche Gesicht zeigt, während er gähnt. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wahrlich, Allah mag euer Niesen, aber euer Gähnen nicht. Wenn ihr also gähnt, dann versucht es, soweit ihr könnt, zu unterdrücken und macht nicht so, im Hadith heißt es ha, ha, und das ist eine Lautmalerei, eine Person, die oah sagt, ja, die beim Gähnen ein Geräusch von sich gibt und sagt nicht oah, dies kommt nämlich vom Satan und er lacht darüber so sagte er sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam im Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Und deswegen manche Ulama sagen sogar, dass das Gähnen sowohl innerhalb des Salah als auch außerhalb des Salah vom Shaitan kommt. Was soll man machen? Man soll idealerweise kein Geräusch von sich geben und man kann sein Gähnen unterdrücken. Und sollte man also das Geräusch sollte man auf jeden Fall unterdrücken, und sollte man seinen Mund verschlossen lassen können, ist noch besser. Und wenn man das nicht kann, dann soll man zumindest einen seiner beiden Hände auf seinen Mund legen. Das gilt auch innerhalb des Salats, auch außerhalb des Salats. Der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ. Wenn jemand gähnt, soll er seine Hand auf seinen Mund legen. Das waren verschiedene Makruh-Handlungen des Salah. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber das waren einige davon. Nachdem wir über Makruh-Handlungen gesprochen haben, macht es auch Sinn, über ein paar Haram-Handlungen zu sprechen. Zu den Haram-Handlungen, es gibt verschiedene Haram-Handlungen. Zum Beispiel eine Haram-Handlung ist, dass ein Mann Seide trägt. Diese Haram-Handlung ist eine Haram-Handlung im Salah, die nicht direkt mit dem Salah etwas zu tun hat. Also es gibt Haram-Handlungen, die mit dem Salah direkt was zu tun haben, wie zum Beispiel eine Person, die sich entscheidet, statt zwei Raka'a lieber drei zu beten. Das wäre eine Haram-Handlung, die was mit dem Salah zu tun hat. Aber hier geht es um eine Haram-Handlung, die man macht während des Salah. Wie zum Beispiel ein Mann, der Seide trägt. Ein Mann darf keine Seide tragen, das ist Haram. Eine weitere Haram-Handlung ist es, Kleider zu tragen, die mit Safflor oder mit Safran gefärbt worden sind. Auf Arabisch nennt man diese Kleider Mu'asfar. Und diese Kleider oder diese Stoffe, das ist eine pflanzliche Stoff, diese Kleider, es gibt Safran und es gibt Safflor. Safflor gilt als falscher Safran. Es soll also die gleiche Farbe, und es gibt eine rötliche bzw. orangefarbige Farbe. Das ist, was entsteht. Und diese Art von Kleider hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten. Und das gilt für die Männer und nicht für die Frauen. Für die Frauen in ihrer Hidad-Zeit auch, aber in der Regel, das gilt für die Männer und gilt nicht für die Frauen. Diese Sache hat nichts zu tun mit roten Kleidern. Also ein Mann darf, und auch eine Frau auch, darf rote Kleider tragen. Denn das, was über rote Kleider überliefert worden ist, ist entweder, damit sind entweder die Kleider gemeint, die mit Safflor oder Safran gefärbt worden sind, oder sie sind nicht so authentisch, wie über den Propheten sallallahu alaihi wasallam einwandfrei überliefert ist, dass er selbst ein rotes Gewand getragen hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Nun haben wir über die ersten drei Schart-Bedingungen des Salah gesprochen. Und als nächstes käme dann die vierte Bedingung, bei der es über die Najasa geht. Und wir lassen dieses Thema inshallah ta'ala bis zum nächsten Mal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا